Wir möchten weitermachen im selben Geist der Erweckung. Ich hoffe, dass ihr alle wach seid. Ja, okay. Also, der Rabbi, ich bin immer so mit Rabbi zusammen, der Rabbi sagte, nachdem er gesprochen hat, hätte noch jemand eine Frage hier? Kam keine Antwort. Dann sagt er, ich hätte nämlich noch eine Antwort. Also ich hoffe, dass Gott antwortet an alle Fragen, die wir noch haben. Und er wird es tun, ja. Ich bin sozusagen, das Thema heute Abend ist die Fortsetzung vom letzten Mal. Es war nicht so, sagen wir mal, zentriert auf das, was eigentlich das Thema ist. Das heißt, die Glaubenssprache. Das heißt, wir alle als Christen, wir können nur im Glaube leben. Der Gerechte lebt im Glaube. Es gibt kein Leben ohne Glaube als Christen. Man kann nicht mit Theologie oder anderer Methode leben. Man muss glauben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja. Halleluja. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Gott, natürlich. Aber wo hat er es gesagt? Hebräer, da gibt es 17 Glaubenhelden per Name genannt und noch andere, die nicht so genannt waren. 17 ist immer die Zahl der göttlichen Perfektion. 8 plus 9, ja, die neue Schöpfung mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist ungefähr so in der Symbolik der Zahlen, ja. 8 ist Jesus, am 8. Tag ist er ja auferstanden, also am 1. Tag der Woche ist der 8. Tag. Da sind sie auch beschnitten worden am 8. Tag, etc. Aber das ist nicht das Thema. 17, der Mann, der, wovon hier die Rede ist, ist Henoch. Und ich war so erstaunt zu sehen, dass die Leute vor der Sintflut, die hatten auch schon Glaube. Das waren keine so komischen Leute. Und das waren 3 Leute vor der Sintflut, sind genannt Abel, Henoch und Noah. Ich habe das wunderbar gefunden, weil das deutet auf Jesus Christus. Das Blut Abel, das ist das Opfer Jesus, Henoch, der auferstandene Jesus, und Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, die Gemeinde, die predigt. Ja. Und das alles in dem Glaube geht um Jesus. Ja. Der Sieg, also der Sieg, der die Welt überwindet, ist der Glaube, aber es steht der Glaube an den Sohn Gottes, der vor der Grundlegung der Welt geopfert wurde. Das wusste Gott schon lange, bevor er die Welt geschaffen hat, dass er geopfert ist. Das verstehen wir nicht, aber so hat es Gott gemacht. Also, ich will einfach sagen, auch wenn du jetzt angefangen hast zu glauben, wenn dein Glaube noch anfänglich ist oder wenn er schon größer ist oder wenn er schon entwickelt ist. Im Prinzip hat jeder von uns denselben Glaube, den Glauben Gottes. Ja. Gott hat gesagt, steht in Markus Kapitel 11, Vers 20, Jesus spricht, habt den Glauben Gottes, nicht den Glaube an Gottes, falsche Übersetzung, habt den Glauben Gottes, denselben Glauben, den Gott hatte, als er die Welt geschaffen hat. Das heißt, Gott hat gesprochen und es wurde. Er spricht und es wird. Ist das auch dein Glaube? Du sprichst und es wird. Tod, steh auf, Kranke, sei geheilt. Und es funktioniert nicht immer. Und dann versuchst du, deinen Glauben zu adaptieren. Das ist nicht gut. Bleibe dran. Bleibe fest, glaube weiter. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Lukas 21, Vers 20. Der Teufel hat euch, Jünger, im Auge, um euch zu sichten wie den Weizen. Und dann hätte ja Jesus sagen können, aber ich habe gebetet, dass der Teufel keine Macht hat über euch. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe gebetet, dass Petrus dein Glaube nicht aufhöre. Also immer wieder haben wir diese Herausforderung, dass wir glauben und dann funktioniert es nicht und dann hören wir auf und fallen um und machen was anderes. Aber der Herr sagt, du sollst weiter glauben. Das ist das Thema, weiter glauben und weiter sprechen, weil der Glaube ist ein Wort. Ein Wort, wo Macht dabei ist, ja. Und das heißt, du musst das Wort aussprechen, nicht nur denken, aussprechen, was das Wort Gottes sagt, ja. Und das ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Und Jesus ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang deines Glaubens und er ist das Ende. Und ich finde es schön, weil es gab mal da einen Coronavirus, der hieß Omikron. Aber unser Jesus heißt Omega. Mega. Also im Griechischen gibt es ein Omikron, ein kleines O und ein großes, ein Mega-O. Das heißt, dein Ende wird mega sein, wird nicht mikro sein. Halleluja. Glaub's endlich, ja. Ein mega Ende haben wir. Habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist nichts. Gott hat ihn besiegt. Amen. Ich bin überzeugt über das neue Grab, aber das erzähle ich jetzt nicht. Es gibt so in der Bibel das Kainos, das auch Jesus spricht von einem neuen Grab. Wir haben ein neues Grab und das hat Nikodemus dem Jesus gegeben. Es war ein Mann, der gerecht war. Und als er natürlich nach Hause kam, war die Frau nicht so zufrieden, hat mit ihm geschimpft und dann hat er gesagt, es ist nur fürs Wochenende, dieses Grab. Das bedeutet auch, unser Grab ist nicht mehr das Grab von früher. Es ist umgezogen, ja. Es ist fertig, ja. Der Tod ist eine Beförderung, kann man sagen. Ich bin sehr konfrontiert gewesen mit dem Tod in meinem Leben, im Krankenhaus und anderswo. Und auch in der letzten Zeit, in der letzten Woche, war der Tod vor den Augen. Aber Gott hat im Prinzip den Tod besiegt. Und ich habe gesehen, wie der Tod besiegt wurde. Man muss nur dranbleiben und nicht aufhören zu glauben, ja. Und immer weiter dasselbe sagen, ja. Halleluja. Und heute Abend war ich so dankbar, dass unser Pastor zweimal diesen Vers genannt hat von Zacharia Kapitel 4, ja, wo diese Vision ist. Und Gott hat mir heute Abend gesagt, das ist genau, was ich möchte. Das möchte ich. Und da hat der Engel hat Zacharia, den Propheten, geweckt. Es war Nacht, er hat ihn geweckt, ja, und ich glaube, Gott möchte durch die Erweckung uns alle wachrütteln, weil die Zeit ist da, dass wir wach werden, ja. Und er hat ihn geweckt und hat gesagt, was siehst du? Dann hat er gesagt, ich sehe ein goldener Leuchter. Und was ist der Leuchter in der Bibel? Das ist die Gemeinde Jesus. Das ist die Gemeinde, die sieben goldene Leuchter. Und das war goldener Leuchter. Und hat gesagt, was hat er gesehen in den Lampen, der siebenarmige Leuchter, der Menorah. Da waren Worte drin. Auf Hebräisch sind es dann sieben Worte gewesen. Auf Deutsch kann man es nicht sagen, aber ich sage es nicht auf Hebräisch. Das heißt, es heißt nur, beginnt es wieder. Es geschieht, Entschuldigung, nur durch meinen Geist, ja. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern nur durch meinen Geist. Also die Gemeinde Jesus ist aufgerufen, dass wir nur durch den Geist leben und nur durch den Geist sprechen. Da müssen wir uns reinigen lassen, weil Gold ist eigentlich die Substanz des Himmels, ja. Gold. Und alles im Himmel ist Gold, Neues Jerusalem, wie alles Gold, in der Stiftshütte war alles Gold, diese Bundeslade und dieser Thron der Gnade war aus Gold, die Cherubim waren aus Gold. Gold ist einfach, was Gott möchte. Er hat zu Ephesus gesagt, das ist die schönste und die beste Gemeinde gewesen, Ephesus, da, wo man immer die Tücher segnet am Sonntag, da, das kommt von dort, ja. Sie haben viel Kraft gehabt, ja. Aber es war die erste Gemeinde, wo Jesus gesagt hat, ich habe was gegen dich, du hast deine erste Liebe vergessen. Also, dann hat er gesagt, ich glaube, das hat er dann zu Laodicea gesagt, zu der letzten Gemeinde, hat er gesagt, ich rate dir von mir, geläutertes Gold, das durch das Feuer gegangen ist, zu kaufen. Ja. Also der Herr möchte, und das ist diese Vision, er möchte uns sozusagen sagen, das Haus der größeren Herrlichkeit, das jetzt kommt, und in dieser Prophetie heißt es, da spricht der Geist Gottes zu Zerubabel. Zerubabel heißt, Zeru heißt der die Saat oder der Spross aus Babel. Babel ist Babylon, okay? Babel ist auf Hebräisch, Babylon ist auf Griechisch. Und man findet Babel vom Anfang der Bibel bis ans Ende der Bibel. Und Babel wird erst zerstört, wenn Jesus zurückkommt. Wenn Jesus kommt, ja. Deswegen, wir können nicht Babylon hier verändern. Aber wir haben die Möglichkeit, durch unser Wort, der Sieg, der die Welt überwindet, das ist unser Glaube. Das heißt, der Babylon überwindet, ist unser Wort, das wir aussprechen. Und was hat Gott zu den Zerubabels gesagt? Wir sind alle Zerubabels. Wir sind alle in der Welt, in Babylon zu geboren worden. Von Gott, aber in Babylon, in der verdorbenen Welt. Da leben wir und haben die Einflüsse von dieser Welt. Ja? Und Gott hat gesagt zu alle Zerubabel, was bist du, du großer Berg vor Zerubabel? Werde zu Ebene. Und ich glaube, der Herr ruft uns, dass diese Berge zu Ebene werden. Hat ja Jesus gesagt, sprich zu diesem Berg, er soll sich ins Meer werfen, wir sollen diese Herausforderung wahrnehmen. Ja. Und der Herr ruft uns alle zusammen, ja. Aber da gibt es natürlich eine Bedingung. Ja. Die Bedingung ist, dass wir uns führen lassen durch Geist. Wenn ihr diesen Leuchter sehen, seht ihr oben, da ist ein großes Gefäß mit Öl und Öl und Öl. Und ich glaube, der Herr sagt, gerade in dieser Endzeit ist mein Öl zur Verfügung in immenser Masse, damit meine Ziele, die Endzeitziele Gottes jetzt verwirklicht werden. Ja. Und da ist Gott viel näher als sonst und er hat alles zur Verfügung gestellt für sein Volk, das bereit ist, als goldener Leuchter zu leuchten und als Sprechen die Glaubenssprache, Berg werde zu Ebene. Wir haben dieses Potenzial, das zu tun. Und wenn ihr diese Geschichte weiter folgt in Zacharias, seht ihr, dass Gott sagt, dass plötzlich seht ihr diese zwei Ölzweige oder Olivenzweige rechts und links. Da hat man viele Erklärungen, aber der Herr hat mir gesagt, im Prinzip ist das die Gemeinde der Endzeit. Das ist der wilde Ölbaum der Nationen, der gesalbt ist, und das ist der edle Ölbaum von Israel, von den Juden, von messianischen Juden. Und die beiden, da steht geschrieben, da kommt Öl aus diesen goldenen Röhren, aber das war kein Öl, das war Goldöl. Gold, Goldöl. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo der Herr unser Mund füllen möchte mit Goldöl. Wisst ihr, was das heißt auf Griechisch, Goldöl? Wir sind zurzeit in der Zeit der Chrysantheme, das ist Goldblume, Chrysosthemon heißt Goldblume, aber Goldmund heißt Chrysostoma, Chrysostomos. Das war ein Mann Gottes, er hieß nicht Chrysostomos, aber man hat ihn Goldmund genannt. Vielleicht heißt jemand Goldmund hier. Der Herr möchte im Prinzip unser Mund berühren, dass in diesem Mund nur Gold ist. Ja. Gold heißt, dass diese Unreinheiten weggehen. Ja. Gold, man hat manchmal Goldzähne. Warum nennt man Goldzähne? Es geht nicht um die Goldzähne. Gold hat man im Mund, weil Gold ist das einzige Edelmetall, das keine Keime toleriert. Die werden alle getötet. Also bakteriell frei virusfrei, mykosefrei. Deswegen nimmt man Gold. Also Gold ist das Edelmetall, wo keine Unreinheit sich drauf fixieren kann. Und das möchte Gott, dass dein Mund so edel wird, dass keine Unreinheit herauskommt aus deinem Mund. Ja? Und dann bist du ein Goldmund. Und dann bist du dieser Mund, der den Schlussstein, weil diese Vision ist, der Schlussstein wird gelegt. Das Haus der größeren Herrlichkeit ist jetzt in Finition. Es wird zu Ende geführt, ja. Das wissen wir schon lange, aber jetzt braucht der Herr nur durch seinen Geist und mit Goldmund, mit diesem Gold, mit dieser Reinigung, die Reinigung im Mund, dass alles andere weggeht. Das ist die Vision, die ich hatte für heute Abend, dass ich sage, ja, Herr, aber das, wie funktioniert das? Weil jeder von uns hat vielleicht ein paar Bissen Gold, aber er hat nicht alles, was er braucht. Ja. Dann sagt der Herr zu mir, Christ sein oder neu geboren zu werden, eine neue Kreatur zu sein, ist im Prinzip ein Potenzial. Wir nehmen diesen Vers oft, weil wir die Leute zur Bekehrung aufrufen, sage mir Johannes 1,12, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er, dann sagen wir das Recht, aber unser Pastor hat uns gedacht, Exousia, das heißt das Potenzial, Kinder Gottes zu werden, mit zwei Bedingungen, die an seinen Namen glaube und die zweite Bedingung, dass sie von Geist geboren richtig sind, ja. Das heißt, man muss geboren werden, ja. Man weiß nie, was passiert innen drin, ja. Aber da muss eine Geburt stattfinden, die kann ich nicht beurteilen. Und auch wenn Leute sich taufen lassen, weiß ich nicht, was innen drin passiert ist. Aber es muss was passiert werden, sonst kannst du diesen Schritt nicht tun. Also das heißt, und das ist ein Potenzial. Im Prinzip, es ist genau wie wenn man jetzt auf der Westbank am Jordan steht und sagt, Josua hat gesagt mit seinen Leuten, das Land gehört uns. Die Kanaaniter haben gelacht. Kein Zentimeter hat ihnen gehört. Er musste den Fuß draufstellen, ja. Auf jeden Ort, wo er den Fuß draufstellt, ja. Das reicht nicht zu sagen, es gehört mir. Du hast vielleicht das Recht, dass es dir gehört, Gott hat es gesagt, aber du musst dir dieses Recht praktisch aneignen. Okay. Das ist die Wahrheit, ja. Und das geht auch mit der Sprache. Du musst dir diese Sprache praktisch aneignen. Wie lange braucht ein Kind, um sprechen zu können? Wenigstens 2 Jahre. Ein Baby. Also wie lange brauchen wir, dass wir richtig sprechen, dass wir Goldmunder werden? Ja? Ich glaube, bis ans Ende des Lebens brauchen wir. Ja. Aber es wird immer besser. Es wird immer mega. Also vom Mikron zum Mega. Ja. Das heißt, immer besser, ja. Das heißt, das möchte der Herr, er möchte uns helfen, dieses Potenzial zu entwickeln. Der Herr hilft uns, er sagt, ja, er lacht nicht über uns, wenn wir wieder am Boden liegen. Er sagt, nein, steh auf, geh weiter, ich bin bei dir. Was hat er mit Abraham gemacht? Genau dasselbe, ja. Wie viel Mal hat Abraham, lag er am Boden, hat gedacht, er kann selber machen. Das mit Ismael und die Hagar, ja. Das war jetzt nichts unordentlich, das war damals das Geburtshilfezentrum, ja, das hat man so gemacht, man hat nicht anders gewusst als das, das war normal, das war legal, das war sozial legal, dass man eine Frau von irgendwo holt und das ist genauso heute, eine Leihmutter, ja, heute macht man Leihmutter, aber damals hat man so gemacht. Aber im Glaube muss immer Gott die Initiative ergreifen. Du hast nicht ihm zu sagen, wie es läuft, ja. Er sagt dir, wie es weitergeht, ja. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, ja. Und Abraham natürlich hat das lernen müssen und dann, er hat ja von Gott diese Verheißung bekommen. Abraham mit 75 Jahren, du bist der Welterbe. Und als er 85 war, hat er mal Gott gefragt, Moment, ich bin immer noch allein, habe kein Kind, ich soll Welterbe werden. Also mein Diener könnte doch mein Erbe werden. Da hat Gott gesagt, nein. Es war Nacht, schau die Sterne am Himmel. Es war Nacht und da hat er gesagt, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Ja. So gewaltig wird die Nachkommenschaft sein. Und das ist genau, was Gott auch zu uns sagt. Und dann steht geschrieben, und Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit, zur Rechtfertigung zugeschrieben. Ja. Ein schönes Wort, die Rechtfertigung. Anders mal. Römerbrief. Aber es ist so gewaltig, wie dann Abraham trotzdem von 85 bis 95 gekämpft hat. Und hat er dieses Geburtszentrum da, hat er diese Methode in Anspruch genommen, ja, und hat Ismael gezeugt. Und was hat nachher Gott gesagt in Galater 5, ich glaube Vers 20 oder 30, oder Galater 4, da hat er gesagt, du kannst nicht, nur Isaak ist das Erbe aller Verheißungen. Nur Isaak, das heißt, stoße das Kind des Fleisches und seine Magd weit entfernt von dir, das hat die Sarah gesagt. Und ich glaube, so ist es auch bei uns, wenn wir Goldmund werden, wenn wir den Mund so haben wollen, wie Gott es gern hätte, dann müssen wir das Fleisch wegstoßen. Wir müssen all die Dinge wegstoßen, die uns verunreinigen. Ja? Und das beginnt in den Gedanken, das habe ich das letzte Mal gesagt. Ja? An was sollen wir den ganzen Tag denken? Ja? Die Menschen, die denken wenigstens 80% den ganzen Tag und sprechen 80% für sich selbst. Über was sprichst du mit dir den ganzen Tag? Ja? Das heißt, in Philippa Kapitel 4, Vers 8 steht ein Gedankenplan, was wir denken sollen. Ja? Okay? Also eure Gedanken sollen im Prinzip rein sein. Ja? Okay? Rein, ja. Und sie sollen voller Liebe sein, ja, voller Güte sein, ja, ja. Und sie sollen gerecht sein, etc. Lies es mal nach. Also das sind die Gedanken, die Gott sagt, denke so, denke nicht an dein alte Gedankengut, ja. Fange die kleinen Füchse, die dein Leben zerstören, jeden Morgen, ja. Fange die kleinen Füchse am Abend, die dir wehtun und die dich nicht so sein lassen wollen. In dir ist immer noch ein Feind Gottes, auch in mir. Das ist das Fleisch. Das ist die Natur, unser Fleisch, ja. Wir haben in uns, wir sind halb so ungefähr schwanger wie Rebekka, mit Zwillingen, der Jakob und den Esau. Einer liebt Gott und der andere hasst Gott. So ungefähr steht es geschrieben. Das heißt, Gott, es steht geschrieben, niemand, du sollst durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist, der in dir ist, sollst du die Werke des Fleisches zerstören. Ja. Die Handlungen des Fleisches zerstören, sonst wirst du sterben. Ein ganz harter Vers in Römer Kapitel 8, Vers 12 oder 11. Dann geht es alle, die durch den Geist geleitet werden, kontinuierlich, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ja. Also das ist nicht so, es ist einfach, wie wir vorher gesagt haben, was wir diese Männer Gottes, die das erfahren haben, die haben plötzlich gemerkt, dass da innen nichts stimmt und sie sind bewusst geworden, dass sie was ändern müssen. Ja. Und das ist genau, was Gott möchte. Er möchte, als Jesus gepredigt hat oder Petrus, war immer das erste Wort, tut Buße und glaubt. Also man kann nicht glauben vor Buße, ja. Buße ist also ein komisches Wort auf Deutsch. Als Franzose hat mich das immer so gestört, warum sagen sie Buße hier? Ich habe gesagt, Bus oder Buße. Am Anfang, als ich nicht gut Deutsch konnte, war es Buße. Buße. Aber ich habe dann verstanden, es kommt von besser. Werde besser, Buße besser, nachher. Aber im Prinzip, auf Französisch ist es besser. Repent-toi, repent. Denk anders, repent. Pens heißt Danke, Metanoia, denk anders, ja. Wenn du anders denkst, wirst du anders sprechen, ja. Und da ist der Anfang von deiner Glaubenssprache, denk anders. An was sollst du denken? Wer du bist in Christus Jesus, wer Christus ist in dir, was du hast in Christus Jesus, was du tun kannst in Christus Jesus. Denke den ganzen Tag an Jesus Christus und dann wirst du Flügel bekommen. Und eine andere Gedanke, die müssen gehen, ja. Sorge um nichts. Lass das andere weg. Besonders die Dinge, die dich beeindrucken in der Welt. Fernseh oder jetzt Tablet oder egal, oder Handy. Ich weiß es nicht, ja. Jeder macht, wie er will, aber ich habe da aufgeräumt daheim, ja. Ich glaube, wir sind alle schwach und es ist gut, dass wir manche Sachen einfach entfernen und uns disziplinieren, ja. Und das ist so wichtig. Und Gott ist gut. Er ist immer gut. Er ist immer noch gut. Und das ist der erste Gedanke, den du haben sollst. Glaube ist nicht nur in der Kirche, das Glaubensbekenntnis haben wir oft am Sonntag. Ich glaube an, ich glaube an, ich glaube an. Und das war's. Das war Plappern. Du sollst nicht Glaube im Plappern. Du sollst Glaube. Glaube ist dasselbe Wort wie Vertrauen. Das heißt, Glaube ist eine Charaktersache. Du glaubst, dass Gott gut ist, dass er immer gut ist und dass alles, was er mit dir vorhat, nur das Beste ist. Ja, ja. Und das ist Hoffnung. Christliche Hoffnung ist das stille und sichere Erwarten des Guten. Ja, das ist die Hoffnung. Ich erwarte immer das Gute. Ich erwarte nicht Schlechtes. Und wenn es schlecht wird, dann bleibe ich dran, bis es gut wird. Ja. Das ist nicht immer so, aber es kommt. Der Herr hat es vor, er wird es tun. Halleluja. Halleluja. Eigentlich sollte ich heute das Thema behandeln. Eigentlich, ich wollte sagen, die Glaubenssprache hat im Prinzip zwei hebräische Worte, ja, die in alle Sprachen dieser Welt nicht übersetzt worden sind. Zwei Wörter, die jedes Volk benutzt und jeder versteht, was es ist. Was sind die zwei? Amen und Halleluja. Und das ist unsere Glaubenssprache. Das ist die Sprache des Amen. Amen. Amen ist eigentlich ein Wort, das nicht übersetzt wurde, aber in jeder Sprache. Wir nehmen oft das Amen als Bejahung in der Kirche, sagen Amen, ja, es war gut, oder sage Amen zu dem, ja. Aber Jesus hat es nicht so genommen, er hat es vorher genommen. Wenn es übersetzt wird, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, in Johannes Evangelium, da heißt es, Amen, Amen, ich. Also Jesus ist im Prinzip der Amen, steht auch in der Bibel, zu Laodicea hat Jesus gesagt, ich bin der wahre, treue Zeuge, der Amen, das ist der Name Gottes, der Amen. Ja. Amen heißt die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Ja. Und das heißt, deine Glaubenssprache muss geprägt sein mit der Wahrheit. Und die Wahrheit, die kommt nur aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. In Ewigkeit steht seine Wahrheit fest im Himmel. Ja. Heilige uns durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit, Johannes 17. Also die Wahrheit, das gibt es. Ich habe mal in einer Schule früher mal Zeugnis gegeben in Deutschland und die haben gesagt, die Wahrheit, das gibt es nicht. Die Wahrheit gibt es. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Amen. Ja, und alles, was du sagen musst, alle deine Dinge, die du sagen musst, du musst dasselbe sagen wie Jesus, ja. Und das ist der Name Gottes, ja. Das heißt, dein Bekenntnis, und ich komme jetzt auf das Wort Bekenntnis, ja. Bekennen heißt dasselbe sage wie, homo logo, dasselbe sage wie Gott, ja. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, sage ich dasselbe wie Gott über das Problem. Ich sprich nicht über mein Problem in der Glaubenssprache, sondern ich verändere das Problem mit dem Wort Gottes. Ja. Also das heißt, sehr wichtig, dass ich nicht lange über das Problem spreche. Das ist oft die Problematik. Man hat ein Problem, hat eine Krankheit, dann googelt man und schaut alles, was auf Google, was da gesagt ist. Das ist nicht gut. Ja. Du kannst natürlich deine Krankheit ABC nennen, aber lass es dabei. Ja. Als Abraham, gesagt hat, es steht geschrieben, er schaute seinen absterbenden Körper an und die, den von Sarah auch noch. Und dann war er auch deprimiert. Nein, war nicht deprimiert. Es gibt ein Urtext, wo es heißt, er schaute seinen sterbenden Körper nicht an. Das ist so ein Manuskript, wo es nicht drin ist. Aber es ist egal, ob es jetzt nicht ist, ob nicht oder nicht, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn du eine Krankheit siehst, du musst realistisch sein, schau sie an. Ich habe heute auch Krankheit gesehen, ich habe sie angeschaut, aber wir haben sie nicht toleriert. Ja? Wir haben sie nicht toleriert. Du schaust es an, realistisch, aber du sagst, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, es ist Heilung für diese Krankheit und was du gesagt hast, das hältst du gewiss und das wird geschehen. Und da bleibe ich drauf, egal was ist. Halleluja. Ja. Und was ist dann passiert? Abraham wurde gestärkt durch Glaube, nicht im Glaube. Das wird eine falsche Übersetzung. Er wurde gestärkt durch den Glaube. Das heißt, wenn du glaubst, wirst du gestärkt, weil da ist Kraft drin, ja. Wenn du das bekennst, ich meine, Frau hat mal 6 Monate bekennt, sie hat einen gleitenden Wirbel gehabt, konnte sich nicht mehr bewegen. Sie muss ihre Geschichte mal erzählen. Ich als Arzt war verzweifelt, der Chirurg wollte sie operieren, aber sie ist dran geblieben und nach 6 Monaten war diese Lähmung und alles weg und der Wirbel war wieder in Ordnung. Wir haben ihn nicht kontrolliert, aber es ist alles in Ordnung. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Wir können diese Krankheit so nennen, aber aus der Krankheit kann Theater machen. Oder... Lass es stehen, wie es ist. Ja. Und Abraham hat auf Hoffnung, gegen Hoffnung, hoffnungslos geglaubt, ja, dass Gott das tun kann. Ja. Weil wenn du eine Glaubenssprache hast, das Erste, was du siehst, du hast nichts, du kannst nichts sehen. Es ist noch nicht da. Der Glaube ist unsichtbar. Das heißt, du sagst, ja, ich werde jetzt das Konto wird gefüllt sein. Okay, oder die Krankheit wird geheilt sein oder das wird geschehen. Aber wenn du anfängst zu glauben, ist kein sichtbarer Beweis da. Das ist Glaube. Ohne sichtbaren Beweis glaube, dass was das Wort Gottes sagt, das wird geschehen. Und wenn du so beginnst, dann bist du in den besten Wege, das Ergebnis komme. Ja. Vielleicht sagst du, ja, das kann ich nicht. Ich habe schon probiert, hat nicht funktioniert, dann probier es nochmal. Bleib dran, bleib im Wort, lass dich füllen mit seinem Wort, lass deinen Mund füllen mit deinem Wort, ja. Das Bekenntnis, manche sagen, warum sagst du 100-mal tausende Bekenntnisse? Es gibt Verheißungen, ich habe, um deine Frage zu beantworten, 5750 Verheißungen, ja, hat mal ein Amerikaner gesagt, weiß es nicht. Mir reichen manchmal 30 für das normale Leben. Aber es gibt zu jeder Verheißung, die Gott uns gegeben hat, hat er das Ja und das Amen gesagt durch Jesus Christus. Glaub es und durch mich noch. Du musst auch noch Amen sagen. Ja. Also die Verheißungen, das ist so wichtig, dass wir das festnageln. Ja. Und dass wir sie ja, runterplappern, würde ich nicht sagen, aber... Manche sagen, warum plapperst du immer die Verheißung runter? Dann sage ich, okay. Um zu glauben, brauchen 2 Elemente im Körper eine Zusammenarbeit, ein Duo. Das Duo ist dein Mund und dein Herz. Also du kannst dein Wort im Mund haben, aber nicht im Herz. Mental im Mund heißt im Kopf haben und du bekennst irgendwas, du bist in Übereinstimmung mit deinen mentalen Gedanken, aber dein Herz ist leer. Und dann sagt dein Mund das Gegenteil, was das Wort Gottes sagt und macht den Glauben ganz kaputt. Ja. Also das passiert immer, dass man dann irgendwo mit dem Mund das Gegenteil sagt, was man gerade im Wort Gottes gelesen habe. Und das soll man nicht, besser nichts zu sagen. Ich will euch was sagen, der Teufel weiß nicht, was du denkst. Ich sage das, wie hast du das her? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß schon unsere er kennt schon unsere Worte, bevor wir sie, als wir sie nur denken, Psalm 139. Gott kann unsere Gedanken lesen, aber der Teufel nicht. Also besser, du sprichst nicht aus. Egal, was ist, ja. Lass es so stehen. Also der Mund, es heißt im Römer Kapitel 10, Vers 8 bis 13 steht geschrieben, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das Wort ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und wenn du bekennst mit deinem Mund, dass Jesus Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass er auferstanden ist, bist du gerettet. Wir sind gerechtfertigt durch das Herz. Moment, ich habe irgendwo heißt. Durch den Mund sind wir gerechtfertigt. Ja, oder verdammt, ja. Aber liest mal, da sind Sie so Duo. Ich müsste den Text genau anschauen. Ich habe ihn immer wieder im Herz gehabt. Das heißt, wichtig ist, dass es von deinem Mund, auch wenn du es jetzt 10-mal sagst, ins Herz fällt, dass es in den Geist fällt. Ja. Die Amerikaner noch, die Franzosen sagen, apprendre par cœur, learning by heart. Das heißt, die Kinder, wenn sie was lernen, müssen sie halt immer wieder das mit dem Mund sprechen, bis es drin ist. Ja. Und so ist es auch bei uns. Ja. Wir müssen das immer wieder artikulieren, bis wir plötzlich die Offenbarung bekommen und dann ist es drin. Und dann ist es gut drin. Und dann danken wir dem Herrn. Ja. Halleluja. Also wir sind alles Leute des Amens und unsere Bibel ist das Buch des Ja-Amens. Und wir wollen immer sagen Amen zu dem, was Gott gesagt hat. Amen ist dasselbe wie Wahrheit und ist auch wie Glaube, da ist dasselbe Wortstamm, kommt von. Aber es ist ein besonderes Wort, das uns ermutigen soll, zu sagen, ja, Amen, ich glaube es. Und Abraham hat nicht gesagt, ich glaube, hat gesagt, Amen. Es steht im Hebräischen Amen, ja. Also wir müssen Amen sagen zu den Verheißungen Gottes und nie aufhören, weiter das zu bejahen, ja. Nie aufhören. Und dann wird Gott auch das, was tun, was er in seinem Wort sagt. Was er gesagt hat, was er geschrieben hat, das wird geschehen, ja. Auch für dein Leben. Der Herr segne uns und gibt uns Hilfe in dem allem, in dieser Sprache, die wir sprechen sollen, damit der Glaube zunimmt und dass wir Goldmunder werden. Gold im Mund, ja. Es ist die Zeit, wo das Öl zu Gold wird. Nicht nur einfaches Öl, sondern richtiges Goldöl, ja. Das heißt reines Öl, ohne Unreinheiten, ohne Keime, ohne Dinge dieser Welt, ja. Dass dein Mund ausspricht, so wie Jeremia gesagt hat, Gott hat seinen Mund berührt und dann hat er diese Botschaft bringen können, ja. Ich weiß, dass Gott auch meinen Mund berührt hat eines Tages, ja. Und hat ihn berührt. So wird er jeder von uns den Mund berühren und unsere Unreinheit wegnehmen und uns in den Mund geben, dieses Goldöl. Der Herr möge uns segnen. Amen.